Hadith Nummer 49. Ubada ibn Samit berichtete: Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, ging hinaus, um von Laylatul Qadr Kunde zu geben, als er zwei Männer von den Muslimen miteinander streiten sah. Da sagte er: Ich bin hinausgegangen, um euch von Laylatul Qadr Kunde zu geben. Dabei sah ich den so und so und den so und so miteinander streiten, worauf diese Kundgebung rückgängig gemacht wurde. Es mag sein, dass es so besser für euch ist. Erwartet sie, also Laylatul Qadr, dann in den letzten 7, 9 und 5 Tagen des Fastenmonats Ramadan.